Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. Das erste Mal. Nein, zuerst möchte ich guten Tag sagen. Guten Tag, liebes geheimes Tagebuch. Guten Tag, liebes geheimes Ich, das heute beschließt, sein Leben und das seiner Familie zu erzählen. Das erste Mal. Ich war, sagen wir, ich war ein Kind. Ein nettes, kleines Kind. Auch sie war ein Kind. Sie trug ein Kleid. Ein rotes Kleid aus Nylon und das Rot war leuchtend und schön. Ich wusste, dass es lodernd brennen würde. Nylon, wie eine Fackel. Als ich ihr Kleid anzündete, schrie sie, dann brannte sie. Ich sah sie an, bis sie völlig verbrannt war. Sie war ganz mit Blasen überdeckt und ihre Augen quollen aus dem Kopf. Ich erinnere mich sehr gut daran, obwohl ich noch ganz klein war. Ich genoss es, sie brennen zu sehen. Ich wusste, dass sie sterben würde. Ich genoss das. Ich genieße das. Den Tod bringen. Die vier Söhne des Dr. March. Kriminalhörspiel von Brigitte Aubert. Das war das erste Mal. Danach kam Mama und nahm mich in ihre Arme. Mama liebt uns alle sehr. Ich wollte Mama nicht wehtun. Sie saß auf dem Boden und weinte und sagte nichts. Sie sagte auch dann nichts, als ich wieder damit anfing. Es macht mir immer noch genauso viel Vergnügen, weißt du, Tagebuch? Es ist gut, weh zu tun. Es ist sehr gut. Ich liebe es. Jedenfalls kann ich mich nicht beherrschen. Ich muss es tun. Ich muss meine Aufzeichnungen gut verstecken. Denn es gibt immer Schnüffler. Achtung, Schnüffler. Seht euch vor. Der Feind belauert euch. Es kam, weil ich ihr Zimmer aufgeräumt habe. Ich wollte den Mantel anprobieren. Ist doch albern, einen Pelzmantel zu haben, wenn man nicht ausgeht. Das ist idiotisch, nicht wahr? Und sie geht überhaupt nicht mehr aus seit ihrem Herzanfall. Deshalb haben sie ja auch eine Haushälterin gebraucht, weil sie sich nicht anstrengen darf. Und mir stand er gut. Der Mantel. Ein wenig klein vielleicht. Ein wenig kurz. Ich zog ihn aus und sah nach, ob man den Saum rauslassen könnte. Ich weiß, dass das dumm war, weil er mir nicht gehört. Irgendwas steckte im Saum. Ich zog es raus. Achtung, Schnüffler. Seht euch vor. Der Feind belauert euch. Ich bin nicht so dumm. Ich schreibe nur, wenn ich ganz allein bin. Und ich werde mich nicht beschreiben? Ich bin nicht so dumm. Meinen Namen sagen und so. Nein, keinerlei Erkennungszeichen. Ich bin wie eine Leiche, die man in einem Wandschrank verstecken muss. Mich identifizieren, das können sie nicht. Ich kann mit niemandem sprechen. Ich bin niemand. Wir sind Vierlinge. Vier Jungs. Clark, Mark, Stark und Jack. Es war Mama, die sich einen Spaß daraus gemacht hat, uns so zu nennen. Wir haben alle blaue Augen, wie Papa und Mama. Wir sind eine einheitliche Familie. Wer aus dem Rahmen fällt, den erwischen sie, das weiß ich. Ich bin kein Psychopath. Was zählt ist, dass sie sterben. Ich zittere, wenn ich nur dran denke. Clark möchte Medizin studieren. Mark ist Referendar bei einem Anwalt. Stark bereitet sich auf sein Diplom in Elektrotechnik vor. Jack ist auf dem Konservatorium. Und ich? Ich bin einer von ihnen. Aber wer? Mama scheint uns alle gleichermaßen zu lieben. Ich mag sie gern, Mama. Und dich, kleines Tagebuch. Ich mag sie gern, Mama. Und dich, kleines Tagebuch. Unmöglich. Nein. Einer der vier? Ein Monster? Das kann ich nicht glauben. Das bringt mich völlig durcheinander. Ich habe alles genau an seinen Platz zurückgeräumt. Oh, wenn ihm auffällt, dass es jemand berührt hat. Oh, verdammt. Und wenn ich dem Doktor das Tagebuch zeigen würde, dann wäre ich meinen Job los, ist doch klar. Und wo tauche ich dann unter? Wenn die mich kriegen, lochen die mich wieder ein. Nein, niemals. Janie ist unsere neue Haushälterin. Ein anständiges Mädchen, glaube ich. Sie trinkt ein bisschen viel, aber sie ist gefällig. Mama faselt immer häufiger. Ihre Tabletten machen sie völlig stumpf. Jetzt will sie, dass wir Tante Ruth besuchen. Das ist ziemlich weit weg von hier. Unterwegs finde ich vielleicht etwas, womit ich mich amüsieren kann. Sie sind heute Morgen sehr früh aufgebrochen. Sie essen bei Ihrer Tante. Ich bin ins Zimmer der Alten hinaufgegangen. Ich habe den Mantel durchsucht und gelesen. Oh mein Gott. Mein Gott. Man muss doch etwas unternehmen. Die Alte singt in der Badewanne leise vor sich hin. Arme Frau. Nicht wie Mutter Fix, die alte Schlampe. Mit der ganzen Knete, die überall herumlag, dieses ganze Geld ausgebreitet vor meiner Nase. Ich bin ja schließlich nicht aus Holz. Aber jetzt kann ich eben nicht zu den Bullen gehen. Die Jungs haben angerufen, dass sie erst morgen zurückkommen. Sie machen eine Pause in Danbury, weil es in Strömen regnet. Es ist getan. Es ist gut. Gestern Abend haben wir in Danbury eine Pause gemacht. Wir waren hundemüde. Wir drehten zum Schlafen die Sitze runter und gingen noch schnell zum Abendessen. Dort war ein Mädchen. Hübsch. Ganz allein. Ganz allein an einem Tisch. Wir scherzten. Clark lud sie ein, sich uns anzuschließen, aber sie lehnte ab. Sie gefiel mir gut. Sie war anziehend. Wir gingen und legten uns hin. Na, wenig später schliefen wir alle. Doch bald stand einer von uns vorsichtig auf, ganz vorsichtig, und ging in eine Telefonzelle. Ich verlangte den Drugstore. Ich lud sie ein, mit mir etwas trinken zu gehen. Sie fragte, wer ich sei. Ich sagte es ihr. Sie fragte, von wo aus ich anriefe. Ich sagte ihr auch das. Sie blickte durch die Scheibe und lachte. Ich hatte gewonnen. Es hatte wieder angefangen zu regnen, sehr stark. Wir rannten. Wir suchten Schutz unter einem Portal, einem dunklen Portal. Sie sind ruhig am Abend, die kleinen Dörfer. Niemand auf der Straße. Ich nahm den Schraubenzieher aus meiner Tasche, schob ihn unter meinen Blouson und umarmte sie. Wir streichelten uns ein wenig. Ich hatte Gänsehaut. Sie berührte mich mit ihrer regennassen Hand. Ich stieß ihr den Schraubenzieher an den Bauch bis zum Griff. Ich drückte ihren Mund an meine Schulter. Ich fühlte ihre Zähne, ihr ganzer Körper wurde steif. Ich hielt sie gut fest. Ihre Hand verkrampfte sich auf mir. Das war angenehm. Ich kam in ihre Hand und dann starb sie. Ich bin ganz fröhlich. Mama muss etwas gespürt haben. Sie hat mich angesehen und geseufzt. Janie war auch seltsam. Vielleicht war sie betrunken. Sie glaubt, dass niemand Bescheid weiß, aber ich weiß es. Ich habe sie am Telefon belauscht. Sie ist eine Diebin. Er hat es getan. Übrigens überwache ich sie, ohne mir etwas anmerken zu lassen. Er hat es wirklich getan. Wir mögen hier keine Diebe. Was wird er jetzt tun? Jedes Mal, wenn ich nach oben gehe, schlägt mein Herz wie verrückt. Ich bilde mir ein, dass er mir auf den Fersen ist. Dass er die Arme hebt. Ich drehe mich um, das Messer bohrt sich in meinen Hals und ich sehe in seine irren Augen. Die Augen von Clark oder Mark oder Stark oder Jack. Drecksbande. Ich brauche was zu trinken. Ich langweile mich. In den Zeitungen spricht man nicht mehr von dem Mädchen. Da wir Ferien haben, sind wir alle hier und hängen rum, alle zusammen, wie eine Bilderbuchfamilie. Jack hat Papa erzählt, dass wir an dem Mordabend in Danbury waren. Clark sagte, ja, und dass wir Glück hatten. Schließlich hätten wir diesem Verrückten auch über den Weg laufen können. Stark meinte, dass wir das Mädchen in der Bar gesehen hätten. Und Mark fügte hinzu, dass sie sehr verführerisch war. Wir waren alle betroffen. Ich lachte innerlich. Ich schaute sie alle an mit ihren Verlegenheitsmienen. Und lachte. Aber wer war ich? Sie sehen alle gleich aus. Man erkennt sie zwar an ihrer Art, sich zu kleiden und an ihrer Frisur, aber sie haben alle die gleichen Gesichtszüge. Also das erleichtert die Sache nicht. Ich muss dieses Heft verstecken. Man weiß ja nie, ob er hier rumschnüffelt. Es wäre einfacher, überhaupt nicht zu schreiben. Aber ich kann das nicht alles für mich behalten. Die Dinge werden klarer, wenn man sie aufschreibt. Da in der Zelle mit Martha haben wir alles aufgeschrieben, was uns passierte. Wie die Zeit verging und das alles. Die Dinge klären. Die Ferien gehen anscheinend nie zu Ende. Ich bin ausgegangen, um zu schauen, ob ich irgendetwas Interessantes finde. Nebenan wohnt ein Mädchen. Sie gefällt mir zwar nicht besonders, ein bisschen zu jung für mich. Ich bin jetzt ein Mann. Ich ziehe Mädchen in meinem Alter vor. Sie wissen genau, was sie suchen. Mir kommt da gerade eine Idee. Eine schöne, kleine, saftige Idee. Auf Wiedersehen, liebes Tagebuch. Ich habe zu tun. Was für eine schmutzige Idee könnte das sein? Die uninteressante Kleine, das muss Karen sein, die Tochter der Familie Blind. Ich müsste sie anrufen und sie warnen. Ach Quatsch, die werden höchstens die Klapse benachrichtigen. Die Kleine von nebenan hat heute Morgen Hallo zu mir gesagt. Sie sieht liederlich und ungesund aus. So ein kleines Luder, dem die Männer hinterherrennen, wie Papa sagt. Ich verstehe nicht, warum wir diese versoffene Genie hier behalten. Eine Kriminelle aus der Gosse. Ich habe Angst. Große Angst. Ich habe beschlossen, dass dieses Tagebuch als Beweis dienen wird. Ich werde alles, was passiert, aufschreiben, bis ich diesen Hurensohn in die Enge treiben kann. Also, Karen Blind überwachen. Er wird es nicht wagen, wenn ich immerzu in der Nähe bin. Vielleicht wird er gerade noch wagen, mich anzuzünden, weil ich zu hässlich für den Schraubenzieher bin. Wie auch immer, ich werde den sehen, der um sie herumschleicht. Ich bin ziemlich schlechter Laune. Die dicke Genie geht mir auf die Nerven mit ihren Manieren einer dreckigen Schnüfflerin. Ich muss zusehen, dass Papa sie rauswirft. Dreckskerl, bemühe dich ruhig, mich rauswerfen zu lassen. Ich frage mich, wenn alles nur ein Scherz wäre. Nein, die Zeitung berichtete von dem Mord in Danbury genau an dem Morgen nach ihrer Rückkehr und ich hatte seine Aufzeichnung über diese Sache bereits gelesen. Ich höre Geräusche im Garten. Ich werde nachsehen. Unten glitt ein Schatten vorbei. Aber das war vielleicht ein Hund. Es ist Mitternacht, ich muss schlafen. Ich höre nichts mehr. Es war sicherlich nur ein Hund. Karen ist tot. Heute Morgen war die Polizei hier. Sie haben sie im Garten gefunden, in der Mülltonne. Offenbar sieht ihre Leiche furchtbar aus. Es lag eine Decke darüber. Bob, der Müllmann, hat sie gefunden. Er hat Galle gekotzt und dann hat er um Hilfe gerufen. Sie haben ihm auch gleich eine Spritze gegeben. Man hört kein Geräusch im Haus. Sie sind alle in ihren Zimmern. Gestern Abend war ich betrunken und heute Morgen ist Karen tot. Ich bin heute zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe die Axt in die Garage geräumt. Sie ist sauber. Sie glänzt. Ich glaube, jemand liest meine Aufzeichnung. Wer du auch bist, solltest du gerade dabei sein, dies hier zu lesen, dann sieh dich vor. Sieh dich vor, weil ich dich kriege. Heute Nacht, als ich in den Garten kam, sah ich Genie am Fenster stehen. Immer die Nase dort, wo sie nicht hingehört, nicht wahr, Genie? Die Polizei war da. Sie haben mir Fragen über den Mordabend gestellt, wo die Jungs waren und ob sie Karen kannten. Gebe Gott, dass diese Schlappschwänze in Uniform auf der richtigen Fährte sind. Ich habe ja gesagt, dass alle Karen kannten. Dass ich einen Schatten im Garten gesehen habe, aber nicht sicher war. Vielleicht ein Hund, sagte ich. Mehr konnte ich nicht sagen. Die Jungs waren zwar auf ihren Zimmern, aber ich weiß, dass einer von ihnen mich belauert und mir misstraut. Sucht, ihr Bullen, sucht. Ihr werdet nur einen braven, wohlerzogenen Jungen finden, der keiner Fliege was zuleide tut, weil Mama das nicht mag. Heute Morgen habe ich gesehen, wie Jeannie nach oben kam, um aufzuräumen. Ich finde, sie ist ziemlich lange geblieben. Heute Morgen, als ich die Sommerkleider ganz oben im Schrank verstaute, fand ich eine Pappschachtel. Ich habe sie geöffnet. Es lag ein kleiner Kinderanzug aus blauem Samt darin, der in Seidenpapier eingewickelt war. Obendrauf lag ein völlig vertrockneter Veilchenstrauß. Er war traurig, dieser kleine Anzug, fast wie ein kleiner Leichnam. Auf die Brusttasche hatte jemand ein M und ein Z gestickt. Ich habe die Schachtel schnell wieder zugemacht und an ihren Platz zurückgestellt. Es ist idiotisch, aber ich fühle mich beobachtet. Manchmal drehe ich mich plötzlich um, weil ich glaube, dass jemand hinter mir steht. Ich werde eine Zigarette rauchen und ins Bett gehen. Ich schlafe schlecht. Ich habe Albträume. Ich wache schweißgebadet auf. Wenn ich trinke, schlafe ich wenigstens ein. Ich muss mir eine Waffe besorgen. Ich frage mich, was Jeannie im Dorf zu erledigen hatte. Sie ist mit einer kleinen braunen Papiertüte zurückgekommen, die sie fest an sich drückte. Vielleicht hat sie sich Schnaps gekauft. Frauen wie sie trinken oft. Und dann neigen sie dazu, Dummheiten zu sagen, zu viel zu reden. Diebin und Spionin. Zwei Minuspunkte für dich, Jeannie, du Schlampe. Das ist viel. Ich war in ihren Zimmern und habe ihre Papiere durchsucht. Die Schrift aus dem Tagebuch entspricht keiner von den anderen. Das verstehe ich nicht. Jeannie. Er muss sich verstellen, wenn er schreibt. Jeannie. Eine Krisenschrift für sein Irrenleben sozusagen. Jeannie. Jeannie. Was ist das? Jeannie. Hilfe. Jemand Jeannie. Kratzt und schnauft an meiner Tür. Ich habe den Revolver auf die Tür gerichtet. Jeannie. Ich kann aber doch nicht schießen, ohne zu wissen, auf wen oder was. Jeannie, Jeannie, Jeannie. Ich höre, dass jemand ganz leise meinen Namen flüstert. Ich bin ganz sicher, dass jemand im Dunkeln den Türgriff berührt. Jeannie. Hau ab. Jeannie. Hau ab. Ich bitte dich, hau ab. Jeannie. Er will mir Angst machen. Er will wissen, ob ich etwas weiß. Er weiß, dass ich Angst habe und dass ich es weiß. Er ruft mich. Er ist direkt hinter der Tür und ruft mich. Ich werde öffnen und ihm eine Kugel durch den Kopf jagen. Ich werde schreien. Ich werde um Hilfe rufen. Ich höre nichts mehr. Ich glaube, er ist weg. Ich lausche. Er ist weg. Man hört nichts mehr. Ich behalte den Revolver in meiner Hand. Ich darf nicht einschlafen. Heute Morgen hat Mama uns gesagt, dass Sharon für einen Monat hier sein wird. Sharon ist unsere Cousine. Sie ist hübsch, dunkelhaarig, mit schwarzen Augen. Einmal waren wir in den Ferien bei ihr zu Hause. Sie und ich. Wir spielten Verstecken im Keller und ich wollte sie in den Ofen stoßen. Aber sie war stärker als ich und schlug meinen Kopf auf den Zement, bis ich blutete. Wir haben niemandem etwas gesagt, weder sie noch ich. Ich präzisiere das, Jeannie, weil es folglich unnötig ist, meine Mutter oder meine Brüder zu fragen. Der Einzige, der dich in dieser Hinsicht hätte aufklären können, ist schon lange von den Würmern verspeist. Auf jeden Fall ist das eine gute Nachricht. Ich kann meine Rechnung mit diesem dreckigen kleinen Blümchen rühr mich nicht an begleichen. Übrigens, kleine dicke Jeannie, was hast du eigentlich mit dem Geld von Mrs. Fix gemacht? Ich werde es Ihnen zeigen, von wegen kleine Dicke, diesen hirnlosen Muskelprotzen, die ständig irgendwas kauen. Vier Riesenbabys, vollgestopft mit Fleisch und Knete. Wer ist dieser Tote, der mich hätte aufklären können, hä? Ein Zeuge? Wahrscheinlich. Und ich habe gute Aussichten, so zu enden wie er. Ich mag das, wie du meine Notizen mit Leidenschaft liest. Die Nase in den Röcken meiner Mama. Du liest schnell. Und während du liest, jetzt, während du den Kopf gesenkt hältst, steige ich die Treppen herauf. Ich komme nicht mit leeren Händen, weißt du? Ich werde dich töten. Das schwöre ich. Wenn es mir keinen Spaß mehr macht, mit dir zu spielen, werde ich dich töten. Ich werde irgendetwas finden, das dir wehtut. Wirklich sehr wehtut. Weil du gewagt hast, mich anzugreifen. Hm? Man muss verrückt sein, um mich anzugreifen. Ruhig, Mädchen. Er ist nur deshalb so kaltschnäuzig, weil er sich bedrängt fühlt. Er kann nichts gegen mich tun. Also, kläfft er. Er bedroht mich. Er versucht, mich zur Aufgabe zu zwingen, weil er genau spürt, dass ich ihn bedrängen kann und werde. Wo ist diese verfluchte Ginflasche? Guten Tag, Genie. Ich habe von dir geträumt. Und was du getan hast, war nicht sehr sauber. Du solltest dich schämen, du Schlampe. Schlampe! Schlampe! Ich bin nervös. Mir ist warm. Du solltest mich nicht unterschätzen, Genie. Ich bin kein Zwölfjähriger, weißt du? Ich bin ein Mann. Ich bin ein richtiger Mann. Und ich werde dir zeigen, was das ist, du eingebildete Nutte. Ich bin schweißnass. Ich bin nicht Mark, nicht Clark, nicht Stark und nicht Jack. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß es nicht. Verstehst du? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und wenn es wahr wäre, wenn er es wirklich nicht weiß, wenn er in sein Tagebuch nur schreibt, wenn er verrückt ist, wenn er sich nicht daran erinnert, wer er ist. Er weiß nur, dass er einer von ihnen ist. Aber welcher? Aus diesem Grund schreibt er, weil er hofft, sich zu erinnern, damit er endlich weiß, wer er ist. Ich schaue zu, wie der Schnee fällt. Es ist sehr schön. Diese Woche werden wir uns um den Weihnachtsbaum kümmern. Es muss alles in Ordnung sein, wenn Sharon ankommt. Bald kommt Sharon. Hoffentlich eine Verbündete. Eine, mit der ich all das teilen kann. Eine, die normal ist, die mir helfen wird, von hier zu verschwinden. Es ist Nacht. Ich habe eine Idee. Heute Morgen nach dem Frühstück gehe ich nach oben, nachdem sie das Haus verlassen haben. Wenigstens glaube ich, dass alle weg sind. Ich nehme den Mantel hoch, ich durchsuche das Futter, ich ziehe das Päckchen mit den Blättern heraus. Es ist inzwischen ein dickes Paket. Ich kauere auf dem Boden neben der Kleiderkammer und lausche auf alle Geräusche. Und da die Alte singt, weiß ich genau, wo sie ist. Ich lese. Plötzlich höre ich jemanden atmen. Schwer, keuchend. Ich verharre steif und entsichere den Abzug des Revolvers in meiner Tasche. Nicht bewegen. Keine ruckartigen Bewegungen. Er ist da, hinter mir. Er hebt sein Messer. Ich ziehe und drehe mich um. Niemand. Ich gehe zum Badezimmer. Ich öffne die Tür mit einem Fußtritt, trete mit voller Kraft dagegen. Sie knallt gegen die Wand. Niemand. Aber ich höre immer noch Atemzüge. Ich höre immer noch Atemzüge. Ich gehe mit der Knarre in der Hand im Zimmer herum. Ich schaue das Bett an, das große Bett mit der fransigen Tagesdecke. Dicke, rosarote Fransen, die bis auf den Boden reichen. Jetzt wird der Atem schneller, kürzer, als ob er Angst hätte. Mir fehlt der Mut, die Decke hochzuheben. Meine Hand ist ausgestreckt. Ich rühre mich nicht. Jetzt kichert er. Ein schrilles Kichern, das zu einer Art Lachen wird. Ein schepperndes Lachen wie ein Husten. Das Lachen eines Alten. Das Lachen verstummt. Kein Laut mehr. Nichts. Man hört auch keinen Atem mehr, nichts mehr. Nur noch eine Art Zischen. Vorsichtig schaue ich. Ein Tonbandgerät. Nur ein schwarz-graues Tonbandgerät im Leerlauf. Ich habe es mitgenommen und in meinem Zimmer versteckt, unter meiner Leibwäsche. Ein Tonband. Er amüsiert sich. Er macht sich über mich lustig. Du musst wirklich Angst gehabt haben, arme Genie. Du hast geglaubt, dein letztes Stündchen hat geschlagen. Und du hast dich getäuscht. Man täuscht sich in so vielen Dingen im Leben. Jetzt musst du dieses Tonbandgerät, das dir nicht gehört, zurückgeben, hörst du, Genie? Du musst es an seinen Platz zurückbringen. Morgen kommt Sharon. Alles muss seine Ordnung haben im Haus. Also, du wirst das Tonbandgerät hergeben. Und ich werde dir vielleicht verzeihen. Nein, ich werde es nicht zurückbringen. Keine Frage. Du hast einen großen Fehler gemacht, dreckiger kleiner Dummkopf. Und du wirst dafür büßen. Weil ich jetzt einen Beweis habe. Einen Beweis dafür, dass es einen Verrückten in dieser Villa gibt. Ha! Idiotin. Sharon ist ein hinreißendes junges Mädchen. Braunhaarig, mit glänzenden schwarzen Augen. Schlank und groß. Die Jungs haben sie alle umarmt. Sie waren ein wenig verlegen. Ich habe sie beobachtet. Nichts Auffälliges. Sharon selbst war zu keinem von ihnen ablehnend. Sie hat den Zwischenfall mit dem Ofen vielleicht vergessen. Aber das ist auch egal. Was kümmert es mich? Ich werde sie noch warnen und dann werde ich gehen. Sharon muss sterben. Nichts wird das verhindern. Hast du verstanden? Er hat alle seine Notizen an sich genommen. Das muss er heute Nacht getan haben. Es ist schrecklich, als ob er wüsste, was ich denke. Es ist, als ob die Götter gegen dich sind. Nicht wahr, meine Genie? Sharon wird sterben. Ich weiß auch schon wie, wo und wann. Ich bleibe. Im Grunde genommen habe ich nichts zu verlieren außer meinem Leben. Und es gibt Dinge, die man nicht zulassen kann. Und überhaupt, ich komme nicht mehr davon los. Genie wird langsam lästig. Sie umkreist Sharon geradezu. Beim Essen hat sie sich doch tatsächlich erdreistet, Papa zu fragen, ob sie am Sonntag mit zum Skilaufen fahren kann. Was für eine Frechheit. Wenn sie glaubt, dass sie mich daran hindern wird, meine Pläne auszuführen, hat sie sich getäuscht. Sharon hat mich heute mit einem merkwürdigen Blick angeschaut. Es ist, als ob sie spüren würde, dass ich Theater spiele. Das gefällt mir nicht. Sharon ist eine Gefahr für mich. Ich muss sie beseitigen. Es ist mir geglückt. Endlich konnte ich unbeobachtet mit ihr sprechen. Sharon, ich muss mit Ihnen sprechen. Etwas ist nicht in Ordnung hier. Was meinen Sie? Ich meine, dass es hier jemanden gibt, der etwas verbirgt. Etwas Schlimmes. Ich habe sein Tagebuch gelesen. Sie werden mir nicht glauben, Sharon, aber ich schwöre Ihnen, dass es wahr ist. Er tötet Menschen. Ich verstehe nicht. Wenn Sie das wissen, weshalb sagen Sie nicht? Ich weiß nicht, wer er ist. Verstehen Sie? Ach, das ist zu kompliziert. Alles, was ich weiß, dass es sich um den Jungen handelt, mit dem Sie sich als Kind geprügelt haben, der Sie in den Ofen stoßen wollte. Erinnern Sie sich, wer das war? Hören Sie, Genie, niemand hat je versucht, mich kopfüber in einen Ofen zu stoßen. Aber ich habe es doch gelesen. Haben Sie diese Notizen? Nein, er hat sie an sich genommen. Ach so, natürlich. Aber ich weiß nicht. Etwas stimmt tatsächlich nicht. Manchmal fühle ich mich beobachtet, belauert. Verstehen Sie, was ich meine? Sie erinnern sich wirklich nicht an diese Geschichte, Sharon? Ich denke nicht gerne an diese Ferien zurück. Es war unmittelbar, nachdem der arme Zack... Zack? Psst. Sprechen Sie niemals seinen Namen hier aus. Aber wer ist das? Zacharias. Ihr Bruder. Was? Ja, Ihr Bruder. Er ist gestorben, als er 10 Jahre alt war. Eben nach diesen Ferien. Meine Tante erlitt einen schrecklichen Schock. Er war beim Schlittschuhlaufen auf dem See und ist eingebrochen. Als die anderen dazu kamen, war es zu spät. Ich stand da wie ein begossener Pudel. Das ist ja schlimmer als bei den Karnickeln. Es werden immer mehr. Zacharias March, aber ja. ZM. Der gehörte ihm, der kleine Anzug. Ich muss mich über diese Geschichte informieren. Aber im Moment ist Sharon wichtiger. Ein anständiges Mädchen. Ich bin sicher, dass sie sich daran erinnern wird. Ganz sicher. Nun, Spionin, Sharon und du, ihr seid jetzt wohl tierisch gut befreundet. Glaubst du, eure stillen Messen bemerkt niemand? Wovon erzählt sie dir denn, die kleine Sharon? Von unserer glücklichen Kindheit? Von ihrem teuren und vielgeliebten Zack? Ich sage dir doch, ich weiß alles. Lass deinen Rüssel von Zack. Zack war ein Heiliger, immer hilfsbereit, immer höflich, einfach perfekt. Neben ihm wirkte man immer schmutzig und böse. Eine Perle, unser Zack. Ich habe sehr geweint, als er starb. Du kennst mich ja. Das Leben ist wirklich ungerecht. So ein gutes Kind, sagte Mama. Ein richtiger Liebling. Ein wenig zu neugierig vielleicht. Mir immer auf den Fersen, als ob ich Dummheiten machen würde. An jedem Tag mit Sharon im Keller zum Beispiel hatte er sich versteckt, um uns zu beobachten. Als ich aufstand, bemerkte ich ihn. Er sah mich mit seinem priesterlichen Blick an. Ein lebender Vorwurf. Und weißt du was, Jeannie? Mir sind tote Vorwürfe lieber. Nun ja. Armer, armer Zack. Welch dumme Idee aber auch, auf einem gefrorenen See Schlittschuh zu laufen und den Kopf unter Wasser zu halten, bis man nicht mehr atmet. Sharon, wir müssen von hier verschwinden. Er hat das wirklich getan. Er hat seinen eigenen Bruder umgebracht. Und das ist der Grund, weshalb die Alte das Haus nur verlässt, um zum Friedhof zu gehen, um Blumen auf das Grab ihres Sohnes zu bringen, den der andere... Ach, das ist völlig irrsinnig. Wie müde ich bin. Der Stift fällt mir aus der Hand. Es ist lustig, ich fühle mich benommen, obwohl ich nichts getrunken habe. Nur den Kräutertee. Morgen zum Skilaufen muss ich fit sein. Ich muss auf Sharon aufpassen. Also ab in die Falle. Wenn du diese Zeilen liest, Jeannie, ist es schon zu spät. Nein! Nein! Es ist furchtbar, sie sind weg. Und ich? Oh, ich habe einen Brummschädel, aufgequollene Augen und Brechreiz. Es ist bereits heller Tag. Wo sind Sie? Die Alte schaute mich mit großen Augen an. Sie wissen sehr gut, dass Sie in die Berge gefahren sind, Jeannie. Sind Sie krank? Aber ich sollte doch mitfahren. Das wussten Sie doch. Weshalb haben Sie mich nicht geweckt? Weshalb? Jeannie, sehen Sie, nachdem Sie diese Nachricht in der Küche hinterlassen hatten... Was? Was? Ich renne in die Küche, auf dem Tisch liegt ein weißes Papier, darauf zwei Zeilen. Ich bin doch zu müde und schlafe deshalb lieber aus. Verzeihen Sie, ich wünsche Ihnen viel Vergnügen, Jeannie. Zwei Zeilen mit meiner Schrift. Sie fährt besser Ski als wir. Sie hatte die schwarze Abfahrt genommen durch den Wald. Nebel kam auf. Gott sei Dank. Ein schöner, dichter, schwerer Nebel. Wir haben uns alle verfahren, zwangsläufig. Sie hatte für einen Moment angehalten. Nach der Kurve, ganz nah am Abgrund. Sie beugte sich nach vorne, um die schöne Aussicht ins Tal zu genießen. Ich fuhr behutsam zu ihr hin, ganz leise. Das ist ein wunderbarer Augenblick. Die Erinnerung an den weißen Schnee, der aus einem weißen Himmel fiel, und an Sharons rote Silhouette. Sie drehte den Kopf und sah mich. Sie hob ihren Stock, um mir zu winken. Ihr Haar wehte im Schnee. Sie lächelte. Sie lächelte mich an. Sie war froh, mich zu sehen. Ich fuhr weiter und lächelte auch. Aber sie senkte den Arm. Ihr Gesichtsausdruck wurde nachdenklich, dann ganz schnell besorgt, wie gelähmt vor Bestürzung. Sie streckte mir den Arm entgegen, um mich zurückzustoßen. Ich lächelte und lächelte. Und ihre Augen waren riesig vor Angst. Ich fuhr mit voller Geschwindigkeit direkt auf sie zu. Sie versuchte, zur Seite zu rutschen. Ihr Stock zielte auf mein Gesicht. Ich ergriff ihn mit meiner Hand, ich warf ihn auf den Boden. Ich lächelte. Hilfe! Ich wusste es! Ihr Gesicht war meinem ganz nah. Ich stieß sie mit meiner ganzen Kraft nach hinten. Sie glitt auf dem vereisten Schnee aus. Sie mit ihrem stolzen Gesichtsausdruck. Sie schlug mit den Armen um sich. Ihre Augen waren furchtbar. Sie rutschte und flog dann durch die Luft wie ein Vogel mit einem sehr langen Schrei. Sie flatterte für einige Sekunden im Nebel. Dann konnte man sie nicht mehr sehen. Sie flog durch den Schnee, die Ski zur Erde gestreckt, ganz weit unten. Ich stieß mich ab, nahm die Abkürzung durch den Wald und kam zurück zur Talstation des Skilifts. Ich ließ mich hinaufziehen und dann trafen wir alle auf der Piste wieder zusammen. Sie haben sie fast unmittelbar danach gefunden, weil einige Langläufer vorbeikamen. Sie war in mehrere Teile zerrissen. Es muss ein seltsamer Anblick gewesen sein, mit rechten Winkeln und so. Papa ging hin, um sie zu identifizieren. Er kam mit der Polizei zurück. Ein Unfall natürlich. Sie hat im Nebel die Kurve verfehlt. Keine Absperrung, schwarze Piste bei schlechtem Wetter verboten. Sie war zu selbstbewusst. Genau. Das ist ihr nicht bekommen. Und du, Jeannie, du warst nicht da. Ich schwöre, dass ihr Tod nicht ungestraft bleiben wird. Ich werde mit diesem Schwein abrechnen. Gott möge mir vergeben. Übrigens, ich habe das Datum deines Todes festgelegt. Ich mach nicht mit, hörst du, du dreckiges Schwein? Ich mach nicht mit! Mir Schlafmittel in den Tee geben, das Datum meines Todes festlegen, was der nicht sagt. Er glaubt, er kann sich alles erlauben, dieser Saukerl. Ich werde ihm den Kopf schon zurechtrücken. Du mochtest sie gerne, Sharon, nicht wahr? Das habe ich quer über seine Tagebuchseite geschrieben. Ich mochte Sharon nicht. Ich mag überhaupt niemand. Ich mochte noch nie jemand. Ich bin kein Schwächling, verstehst du? Es ist nicht der Mühe wert, mein Tagebuch mit widerlichen Botschaften zu besudeln. Ich verbiete dir, das zu tun, du schwachsinnige Alte, du dicke Kuh, du verstehst überhaupt nichts. Hältst du mich für einen Anfänger? Hast du nie daran gedacht, dass ich der Teufel sein könnte? Wichser! Weshalb hattest du Angst vor Sharon? Weshalb hast du Angst vor Frauen? Wieder quer über die Seiten. Gottlose Ketzerin. Du hast gewagt, mein geliebtes Tagebuch zu entweihen. Ich bin hier der Meister. Hast du noch nicht begriffen? Ich musste die Blätter zerreißen, die du besudelt hast. Sie sind hässlich geworden. Sie stanken. Sie stanken, hörst du? Mir ist übel. Mir ist übel. Ich will nicht, dass du lebst. Ich will nicht mehr mit dir spielen. Ich will nicht länger mit dir spielen. Könntest du nicht damit fortfahren, das Leben eurer Familie zu erzählen, statt von dir zu sprechen? Das ist interessanter. Schon wieder diese Schweinereien auf meinen Blättern! Ich konnte mich nicht beherrschen. Meine Lust, ihm in die Fresse zu schlagen, ist zu groß. Diesmal habe ich ihm keine Nachricht hinterlassen. Ich habe lediglich seine Tagebuchblätter in kleine Stücke zerschnitten. Ich hasse dich! Du hast mein Werk verwüstet, meine Sprache, meine Stimme. Ich hasse dich. Er war da. Ich hätte ihn beinahe erwischt. Er war da, über das Tonband gebeugt. Er flüsterte. Ich habe seine verrückte Stimme gehört. Ganz schwach und böse. Ich sehe jemanden, der mir den Rücken zudreht. Jemanden, der einen Pelzmantel über die Schultern gelegt hat und in das Mikrofon spricht. Ich sehe das eine Sekunde lang. Den hochgeschlagenen Mantelkragen, der den gesenkten Kopf verdeckt. Ich denke, sie war es. Sie ist es. Sie dreht sich um. Sie trägt eine Maske, es geht so schnell, eine Faschingsmaske, die lacht. Ich gehe auf sie zu, sie kommt auf mich zu. Ich habe den Revolver in der Hand, aber ich weiß nicht, wie. Sie schleudert mir den Mantel ins Gesicht. Ich schlage um mich, ich schieße nicht, weil der Revolver runterfällt. Sie schlägt mich, ein Schlag in den Bauch. Ich sacke zusammen. Ich spiele nicht mehr mit, schreie ich. Ich mache nicht mehr mit. Dann ist sie weg, oder er. Mit meinem Revolver. Es ist sehr erhellend, dein Heft. Jeannie, armes kleines Ding, arme Idiotin. Jetzt hast du keine Geheimnisse mehr vor mir. Keine Waffe und keine Geheimnisse mehr. Was dir noch bleibt? Dein dicker Arsch. Und hier eine kleine Überraschung für dich. Lies morgen früh aufmerksam die Zeitung. Es wird Frischfleisch geben auf der ersten Seite. Und ich kann dir sogar sagen, dass es eine enge, rosa Hose trug. Du bist dran. Der Triebtäter schlägt wieder zu. Dicke Überschrift. Ein Mädchen von 17 Jahren. 17. Hörst du, lieber Gott? 17. Erwürgt. Weißt du, wie das ist, erwürgt zu werden? Sie trug eine rosa Hose, schreiben sie in der Zeitung. Gefällt sie dir, meine kleine Überraschung? Verstehst du, wer hier der Meister ist? Jeannie, vergiss es nie. Gestern waren die Bullen wieder da. Ich spüre, dass sie was ahnen. Sie fragten, ob die Jungs in letzter Zeit unterwegs waren. Nein, sagte die Alte zuckersüß, und ich ganz spontan, aber ja, Madame, sie waren doch in Danbury. Sie widersprach mir verärgert. Nein, Jeannie, sie waren nicht in Danbury, sie waren bei ihrer Tante in Scotfield. Ich habe nichts mehr hinzugefügt. Der Polizist hat alles notiert. Nichts wird das Böse von hier vertreiben, nichts. Ich bin hier zu Hause, verstehst du? Ich bin ein Mörder, kein Idiot. Ich habe auch eine Neuigkeit für dich, du erbärmlicher Wurm. Erinnerst du dich an den Kommissar, den hageren Typ? Sehr höflich und übrigens an mir interessiert. Ich habe ihn gefragt, ob er den Weihnachtsabend nicht mit uns verbringen möchte. Deine nette Mama konnte ihrem armen Dienstmädchen diese Bitte nicht abschlagen und er hat sich gefreut. So, das ist meine Weihnachtsüberraschung für dich, kleiner Rotzbengel. Gefällt dir das? Alle sind aufgeregt. Der Baum strahlt in ganzer Pracht, es ist sehr hübsch. Jack am Klavier, alle singen Mama, Papa, Clark, Mark, Stark, die Beeries, Freunde von Mama mit Baby. Es schläft oben. Der Kommissar und die dicke Jeannie. Stille Nacht, heilige Nacht. Blügt nur, ihr dummen Schafe. Eigentlich war es ein sehr gelungener Abend. Der Kommissar, die Beeries, die Alte und der Doktor spielten Karten. Die Jungs amüsierten sich mit den Videospielen. Wir hatten alle ziemlich getankt. Es war wirklich nett. Ich kann nicht glauben, dass es sich um ein und dasselbe Haus handelt. So normal, mit normalen Menschen, die ganz normal fröhlich sind. Mir ist übel. Jeannie ist sturzbetrunken. Ich sehe sie schwanken. Sie gehen alle. Es ist spät. Wir sind müde. Ich höre die Leute, die ihr Baby holen. Alle rühren sich. Wie spät ist es? Es muss sehr spät sein. Die Leute machen Lärm. Zu viel Lärm. Weshalb so viel Lärm um ein schmutziges Baby? Sie schreien. Sie sind verrückt. Hey, es ist sehr spät, man sollte nicht mehr so viel Lärm machen, hört ihr? Seid still. Sie hören nicht auf mich, ich verstehe überhaupt nichts mehr. Erst haben wir uns so gut amüsiert und jetzt? Das Baby ist krank? Ich auch, ich bin auch krank. Das Baby, oh, das sagen sie, aber es stimmt nicht, es war kein Unfall. Hier gibt es keine Unfälle, niemals. Das Baby ist runtergefallen. Ein Schädelbruch. Sein Schädel ist zertrümmert. Oh, Elend. Eine Frau weint. Das ist normal. Schließlich hat man ihr Baby zertrümmert. Weshalb weint es nicht, dieses Baby? Wenn es Schmerzen hat, muss es doch weinen. Selbst ich muss weinen. Und ich bin kein Baby. So war es. Oh mein Gott, hoffentlich hat Jeannie das Baby nicht in die Arme nehmen wollen und es dabei fallen lassen, rief die Alte. Der Kommissar hat mich angesehen und geschwiegen. Verdacht auf fahrlässige Tötung, ich darf die Stadt nicht verlassen. Janie Faules Ei beendet ihr Leben morgen um Mitternacht. Bedürfnis nach Ruhe. Absolutes Bedürfnis nach Ruhe. Unter der Tür liegt ein Zettel. Ich habe Kopfschmerzen. Ich will nicht mehr spielen. Ich möchte nach Hause. Irgendwohin. Soll das eine Strafe sein? Habe ich sie verdient? Es kann nicht sein, dass ich sowas verdient habe. Nicht wegen einiger Schmuckstücke und einer Handvoll Geld. Genie schreibt mir nicht mehr. Genie spricht nicht mehr mit mir. Genie ist trotzig. Bist du trotzig, Trotzkopf? Es schneit. Tonnenweise Schnee. Der Himmel ist grau. Verhangen, düster. Es ist kalt. Ich friere, habe Kopfschmerzen, bin nervös. Guten Tag, Genie. Hast du gesehen, wie es schneit? Was für ein schöner Tag zum Sterben. Als würde der Himmel dir ein Leichentuch weben. Bis später. Ich haue ab. Nach dem Essen gehe ich in die Garage und verschwinde mit der Karre. Der Doktor versteckt sein Geld in der Unterwäsche. Der Schlüssel vom Kombi hängt im Schlüsselschrank. Ich habe nachgesehen. Ich langweile mich. Der Nachmittag ist lang. Es schneit immer weiter. Schwer zu fliehen, zu Fuß. Aber mit dem Auto. Würdest du das tun, Genie? Würdest du mir das antun? Ich nehme nach dem Essen, wenn sie im Wohnzimmer verschwinden, die Schlüssel und das Geld. Meine Tasche ist gepackt, die Leintücher aneinander geknotet, tadellos. Ich seile mich durch mein Fenster ab, gehe in die Garage und wusch. Adieu, Dreckskerl. Das Tonbandgerät darf ich nicht vergessen. Ich werde alles aufnehmen, für alle Fälle. Bei dem Schneesturm werden sie nichts hören. Bei dem Schnee habe ich eine Chance. Genie, ich glaube, die Sache geht gut für dich aus. Es ist fantastisch. Ich bin zu aufgeregt, um zu schreiben. Jetzt werde ich dich fertig machen. Ja, verdammt. Warum musste ich auch von diesem starken Wein trinken? Dr. March hat mir immer wieder eingeschenkt. Mir ist so schlecht. Ich habe Angst. Habe solche Angst. Es ist dunkel. Alles ist dunkel. Weil der Strom ausgefallen ist. Ja, der Sturm hat den Strom unterbrochen. Aber ich pfeif drauf. Ich haue trotzdem ab. Die Kälte wird mir gut tun. Wo ist die Tasche? Ich sehe nichts. Sie sprechen laut. Was sagen Sie bloß? Es ist der Doktor. Er hat gesagt, dass er das Auto nimmt und in die Stadt fährt. Ein Notfall. Oh nein. Jetzt bin ich gezwungen, durch den Schnee zu laufen. Ich höre Gelächter. Leute, die lachen. Sie lachen laut. Wer lacht denn da? Er kommt die Treppe hoch. Er kommt lachend die Treppe hoch. Wer ist da? Ich muss mich beeilen. Jemand dreht am Türgriff. Jemand dreht am Griff. Ich weiß es. Ich bin nicht verrückt. Das Fenster. Schnell. Feuer. Nein. Kein Feuer. Was erzähle ich? So, ich bin unten. Die Kälte raubt mir den Atem. Ich fühle mich besser. Aber der Schnee ist so dicht. Jemand steht an meinem Fenster. Ich sehe eine Silhouette an meinem Fenster. Zum Glück bin ich gegangen. Er hätte mich umgebracht. Ich friere. Oh. Ich habe Schmerzen. Schmerzen in der Brust. Alles ist dunkel. Der Schnee ist so kalt. Ich bin mitten im Schnee. Ich liege im Schnee. Etwas Warmes unter mir. Warm. Es rinnt durch meine Finger. Wie ungerecht. Ich darf nicht verlieren. Ungerechtes, unfaires Spiel. Ich werde... Nein. Ich will nicht. Höre Geräusche. Habe Schnee im Gesicht. Geräusche ganz nah. Jemand kommt. Er ist es. Ich werde es wissen. Ein Grinsen. Er ist es. Ein Atem. Ich werde es wissen. Ich will nicht. Noch eine Chance. Gib mir noch eine Chance. Da unten beim Auto. Rufen schnell. Sie hören mich nicht bei dem Sturm. Lass mich los, Dreckskerl. Lass los. Ich muss zum Auto. Da ist der Doktor. Aber das ist unmöglich. Es sind alle vier da. Wiedersehen, Genie. Ich hoffe, du glaubst an die Auferstehung. Zack. Es ist Zack. Wie dumm ich bin. Ich war die ganze Zeit so dumm. Am Morgen des 28. Dezember wurde die Leiche von Jeannie Morgan, Hausangestellte des Dr. March, in ihrem Zimmer gefunden. Offensichtlich hat sich die junge Frau durch einen Schuss in die Brust umgebracht. So stand es in der Zeitung. Mama und Papa verstanden sich gut darauf, unser Familiengeheimnis zu wahren. Jeannies Tod als Selbstmord darzustellen, war ein Klacks. Schließlich hatten sie ja auch damals, als Zack das kleine Mädchen verbrannt hatte, seinen Unfalltod auf dem See inszeniert und ihn fortan im Haus versteckt. Mama hätte es nicht verkraftet, ihren Liebling der Justiz auszuliefern. Aufopferungsvollere Eltern gab es kaum. Klar, dass wir alle taten, was sie von uns forderten. Damit Zack sein Versteck auch verlassen konnte, mussten wir ihm regelmäßig das Feld überlassen. Einer von uns zog sich immer zurück. Und Zack übernahm seine Rolle. Er spielte sie perfekt. Für uns war es wirklich nicht einfach. Aber wir wurden ja nicht gefragt, wie wir uns dabei fühlten, dass dauernd dieser Idiot in unserem Leben rumfuschte. Mama und Papa wollten es so. Und ihr Wort war uns heilig. Denkt an euren armen Bruder. Dieser irre Zack, dieser kranke Kopf. Er hat sie auf dem Gewissen. Er konnte ja nie genug kriegen. Und der Kommissar war schließlich nicht blöd. Für Mama und Papa wurde es immer enger. Die Lüge war kaum mehr aufrechtzuerhalten. Zack ist daran schuld, dass die beiden sich umbrachten. Schließlich hatten sie ihre Ehre. Aber jetzt sind wir am Zug. Unser Leben hat er lange genug zerstört. Jetzt rechnen wir ab mit ihm. Dem Parasiten. Sein Grab gibt es ja bereits. Es ist Winter. Der See ist zugefroren. Wer würde schon nach jemandem suchen, der seit vielen Jahren tot ist? Die vier Söhne des Dr. March. Kriminalhörspiel von Brigitte Aubert. Mit Brigitte Janner und Lars Rudolph sowie Philipp Scheppmann. Musik Peter Keitzar. Ton und Technik Susanne Friedrich und Karl-Heinz Stevens. Bearbeitung und Regie Beatrix Ackers. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Saarländischen Rundfunk 2003.